Was der Sturm über das Land und treibt dich vor sich her. Zu irgendeinem Punkt am Horizont, das Atmen fällt dir schwer. Es rauscht das Blut in deinen Adern, ein Schritt und kein Zurück. Der Sturm ergönnt dir keine Ruhe, nicht einmal einen Seitenblick. Rätsel dir selber, hört nie auf. Und hinter dir geht's weiter und vor dir steigt der Gott. Rätsel dir selber, hört nie auf. Hinter dir geht's weiter und vor dir steigt der Gott. Der Ehrgeiz brennt in deine Augen, es tut dir weh, du machst es zu. Und widerwillig bleibst du stehen, dabei ist Stäblein oft schon genug. Ein dunkles Irrlicht aus der Ferne hüllt sich kurz in grelles Weiß. Und es lockt dich hämisch lachend wieder zurück in den Teufelskreis. Da denkst du dir selber, hör mir auf. Hinter mir geht's abwärts, bevor dir die Scheibe gab. Da denkst du dir selber, hör mir auf. Hinter mir geht's abwärts, bevor dir die Scheibe gab. Passiert, es geht nicht weiter, du bleibst stehen und schaust dich um. Und plötzlich spürst du zum ersten Mal so eine Art Frieden um dich rum. Deinen Menschenhieb des Alltags treibt dich weiter, irgendwo hin, du hast gar. Es ist nichts draußen, nein, du bist mit und drin. Da wächst du dir selber, hör mich an. Bevor die Sterne kommen, da wächst du dir selber, hör mich auf. Hinter dir geht's abwärts, bevor die Sterne kommen. Wow, da wächst du dir selber, hör mich auf. Hinter dir geht's abwärts, bevor die Sterne kommen. Wow, da wächst du dir selber, hör mich auf. Starberger. Bitte, Werfer!